paar Bücher, paar, die noch nicht vergriffen sind, die ich auch zu günstigen Konditionen verkaufen kann. Und hier ist noch so ein kleines Heftchen, wo ich mal was gegen Hirnforschung gemacht habe. Das kann man sich umsonst mitnehmen. Aber jetzt Debatte. Einwände, Nachfragen, Kritik etc. Das Zitat war übrigens aus Marx' Zitat aus K3, im dritten Band des Kapitals, Seite 614. Wer es nachlesen will. Ja, irgendjemand muss den Anfang machen und dann, wie bekanntlich, geht es dann weiter. Ergänzungsfrage, worum es jetzt gar nicht zentral ging, aber womit auch oft die Funktion der Schule gerechtfertigt wird, dass man die Begabungen der Kinder herausfindet. Inwieweit würdest du die Begabungstheorie der Pädagogik und Psychologie kritisieren? Ich will jetzt mal nicht die Begabungstheorie kritisieren, sondern ich will das Argument, wofür sie jetzt benutzt wird, kritisieren. Das sind zwei Sachen. Die ausführliche Kritik der Begabungstheorie habe ich woanders in dieser Erziehung im Kapitalismus gemacht. Das Problem dieses Arguments besteht darin, dass es ein Resultat der Schule begründen will. Es will nämlich, es sagt nämlich, so heißt dein Argument, wir sind beim Du, ja, hier geht das, ja. Es sagt nämlich, der Umstand, dass sich der Nachwuchs so verteilt auf das Schulwesen, auf das drei- oder zweigeteilte Schulwesen, liegt an der verteilten Begabung innerhalb der Gesellschaft. Das ist das Argument. Das heißt, es wird immer nur angewandt auf das Produkt von Schule. Und das ist der höflich ausgedrückt Widerspruch dieser Argumentation. Denn die Begabungserklärung behauptet ja, dass unabhängig von der Einwirkung durch die 10 und noch viel längere Schulpflicht eigentlich das, was vor der Schule als Anlage in den Kindern drin war, verantwortlich ist. Das ist der Widerspruch. Sie können es aber gar nicht, wollen es auch gar nicht, geht auch gar nicht, als Anlage an den Kindern festhalten, sondern machen es immer nur fest als Produkt der Schule und können dann, das ist der immanente Widerspruch, überhaupt nicht sortieren. Ist das jetzt, also jetzt immanent gesprochen, können gar nicht sortieren. Ist der Umstand, dass die jetzt aufs Gymnasium gegangen sind, ist das jetzt ein Resultat von Anlage oder ist es ein Resultat von 10, 12, 13 Jahren Schule? Die Begabungstheorie, jetzt mache ich doch einen kleinen Exkurs, ist diesen Widerspruch ein bisschen auf die Schliche gekommen. Die haben ihn nicht als Widerspruch, aber als Mangel ihrer Argumentation entdeckt. Einen Mangel haben sie darin gesehen, dass wenn sie an dieser Begabungstheorie strikt festhalten würden, Anlage determiniert Schulerfolg, sie eigentlich das Urteil ausgesprochen haben, sind die Lehrer überflüssig. Wozu brauchst du einen Lehrer, wenn sowieso nur das rauskommt, was schon drin ist? Das wollten Sie ja auch nicht sagen. Sie wollten ja nicht sagen mit Ihrer Theorie, die ganze Schule ist überflüssig. Lehrer, packt eure Koffer und geht nach Hause. Kommt sowieso raus, was rauskommen soll. Und haben dann übrigens zum Teil expressis verbis ihre Sache korrigiert und gesagt, naja, es bedarf immer noch einer pädagogischen Kraft, die rausholt, was in den Kindern drinsteckt. Damit haben sie sich auf ein nächstes Feld begeben. Das nächste Feld heißt, ja, dann ist doch aber gar nicht die Anlage verantwortlich, sondern das, was tatsächlich gesellschaftlich, pädagogisch mit den Kindern gemacht wird, verantwortlich. Das war die Sternstunde der Umwelttheoretiker, die gesagt haben, stimmt, jetzt sind wir gefragt. Es ist gar nicht so, dass nur die Anlage bestimmt. Sondern immer ist auch die Umlage determinierend zugange. Sie haben also den Determinationsgedanken der Anlagentheorie, der Begabungstheorie, um einen weiteren ergänzt und haben absurd intentionale Erziehungsprozesse, wo gesagt wird, wir haben vor, die zu erziehen, vor, die zu lernen, zu Determinanten von der Entwicklung erklärt. Absurd. Ich mache erstmal einen Punkt. Also das ist, das sind alles Varianten und Variationen von Determinationstheorien, deren Resultat natürlich immer in einem besteht. Der Fehler dieser Theorien ist die eine Sache. Könnte ich noch mehr sagen, sage ich jetzt aber nicht. Die Leistung dieser Fehler ist das andere. Und die Leistung heißt, es ist nicht das Werk und schon gar nicht der Zweck der Schule, diese Sortierung herzustellen. Das ist die Leistung. Wobei, Klammerbemerkung, kein Begabungstheoretiker ist auf die Welt gekommen mit der Absicht, ich muss unbedingt verhindern, dass die Menschheit rauskriegt, die Sortierung ist das Werk der Schule. Nein, die Begabungstheoretiker denken den Quatsch. Aber unabhängig von dem, dass sie diesen Quatsch denken, ist die objektive Leistung ihrer Theorie, das kann schon mal gerade nicht sein, was ich hier gerade erklärt habe. Welche Rolle sollte denn deiner Meinung nach denn die Schule in der Gesellschaft einnehmen? Also ich will nicht darauf hinaus, welche sie jetzt hier in der Gesellschaft einnimmt, das haben wir mehr oder weniger diskutiert, das Aussortieren, sondern jetzt ein bisschen idealistischer betrachtet, welche sollte sie denn einnehmen und vielleicht auch noch den Schritt weiter, wie könnte sowas aussehen? Kann mir jemand noch mal das Wasser holen? Von da unten? Ich bin fast versucht, eine Gegenfrage zu stellen. Teilst du denn die Kritik, die ich vorgetragen habe? Teilweise. Wobei ich, ja, also für mich ist eine grundsätzliche Kritik an der Kritik, dass sich das eben nur aufs Kritisieren beschränkt. Und ja, die kreative Schaffung einer Alternative, oder ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Konstruktive. Konstruktive Denke, danke schön. Bitte. Dass das nicht mit betrachtet wird. Ich will nicht darauf hinaus, dass ich sage, kritisieren ist unwichtig und relevant. Ich verstehe nur nicht, warum konstruktive Denke nicht eine ähnliche Rolle einnimmt. Übrigens, ich bin dagegen, dass wir das so machen, Frage-Antwort, Frage-Antwort wäre zu den zu den Fragen oder zu den Einwänden was zu sagen hat, der soll es auch unabhängig von mir machen. Am besten ohne melden, oder? Ja, ja. So wie ich das verstanden habe, ist dann auch die Sortierungsfunktion der Schule deswegen vorhanden, weil die Gesellschaft in ihrer Ordnungsstruktur auf, darauf angewiesen ist, dass es ein Sortierungssystem gibt. Das heißt, es wäre dann notwendig, das Konkurrenzsystem in der Gesellschaft zu verändern. Das heißt, es ist nicht sinnvoll oder es ist nicht ausreichend, das Schulsystem dann zu verändern, um von der Sortierungsfunktion nicht zu befreien. Oder, das wäre dann quasi nicht ausreichend. Das heißt, es ist eine sehr weitgreifende Änderung, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Aber nichtsdestotrotz für mich dann die Frage, warum macht es überhaupt keinen Sinn, sich über kreativ oder über konstruktive Dinge Gedanken zu machen? Ja, ich stimme dir dazu. Ich hatte auch gedacht, ob es eine Frage auf der Zunge war, aber es ist halt weitgreifend, also weil man dann sehr fundamental auch das gesellschaftliche System grundlegend kritisieren muss. Willst du noch was? Ich muss ein bisschen überlegen. Also ich würde jetzt so spontan, also auch so in Ihre Richtung eigentlich einsteigen wollen. Also weil wir haben ja viel Kritik am Kapitalismus heute gehört, indem wir die Erziehung, ich komme auch nochmal später drauf zurück, indem man die Bildung erklärt, wie sie stattfindet und wie sie genau die Schichten reproduziert, die notwendig sind, damit der Kapitalismus funktioniert, eine Arbeiterschicht und eine Unternehmerschicht, die Geld haben und Geschäfte machen und für Wirtschaft und Wachstum sorgen. Das wird erstmal in der Schule produziert. Und wenn man sich jetzt fragt, wie könnte man da konstruktiv was an der Schule verändern, also da würde ich ihr schon recht geben, dass man sagt, man müsste, wenn man sagt, man will was lernen und seine Zwecke organisieren und gucken, dass man was von seinem Leben hat, dann muss man wirklich gegen die Zwecke, die hier wirtschaftlich eingerichtet sind, erstmal vorgehen, für die Schule dann eben die Kinder ausbildet. Ja, und das ist im, da sind ja auch so ein paar Beispiele gefallen, ist im Bildungssystem gar nicht eingeschlossen oder eigentlich ausgeschlossen richtig, jetzt zu sagen, jetzt werden alle Arbeiterkinder gut behandelt und weil es einfach nicht in die Wirtschaft passt. Aber auf diese Denke will ich eigentlich einfach hinaus. Natürlich kann ich jetzt sagen, was kann ich machen in diesem System, was könnte man verändern im Rahmen der Möglichkeiten, die realistisch sind. Und ich kann natürlich mich auch hinstellen und sagen, wir spinnen jetzt einfach mal total und haben alle Möglichkeiten, die wir im Kopf uns vorstellen können und überlegen uns da was. Beides ist möglich. Aber halt der Ansatz geht halt in das, was Kreatives, was Konstruktives zu diskutieren. Und das ist immer das, was mir irgendwo fehlt, weil sich einfach immer nur auf die Kritik und die Herleitung der Kritik entsprechend fokussiert. Aber ein gewisser praktischer Ansatz war schon angelegt eigentlich in Ihrer Argumentation und in meiner auch. Also den nimmst du halt nicht als konstruktiven Beitrag, weil du ihn dir irgendwie zu unrealistisch vorstellst, in deiner Fantasie, wo du ja so frei sein willst eigentlich. Nein, meine Frage war, welche Rolle übernimmt dann die Schule in so einem System? Dann, wenn ich dann sage, klar, wir schaffen den Kapitalismus ab, es gibt kein Eigentum, was auch immer, ja, wie weit wir gehen, und welche Rolle übernimmt dann das System? Das ist eigentlich genau die Frage, die ich gestellt habe. Ja, also dann können wir das ja schon gerne machen. Wir nehmen einfach mal an, das geht. Wir haben das umgesetzt und genau das ist das, worauf ich hinaus will. Was passiert dann? Welche Rolle hat dann die Schule? Das ist allerdings auch ein Stück weit angeklungen. Der Dozent hat ja auch gesagt, dass es nicht unbedingt 100% seine Vorstellung ist. Trotzdem ist ja ein Stück weit angeklungen, dass Schule dann sich natürlich so organisieren würde, Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung letztendlich. Und dass man natürlich sehr, sehr stark schaut, woran hat ein Kind aktuell Interesse, was möchte ein Kind aktuell gerne lernen, was ist es imstande zu lernen, welche Ressourcen brauchst du dafür. Und das ist ja durchaus was, was aktuell auch diskutiert wird, sicherlich mehr unter dem Kontext Funktionalisierung von Kindern letztlich, Arbeitsmarkt und so weiter in dem Kontext, aber es ist ja trotzdem was durchaus sehr, sagen wir mal, menschenwürdig ist, dass man einfach schaut, sagt, was braucht ihn, kümmern und diese Ressourcen zur Verfügung stellen. Das ist natürlich nur die Frage, ob ein nicht kapitalistisches System überhaupt so viel Finanzkraft aufbringen würde, dass ich sagen kann, wir haben jetzt für jeden einzelnen Bedürfnisfaktor 10 verschiedene Lehrer und verschiedene Ressourcen zur Verfügung, ob nicht dann wieder Schule sozusagen komplett wegfallen wird und das wäre, was sehr stark individuell abläuft, in einzelnen vielleicht Mikroebenen, nicht auf so einer großen Ebene oder sonst was, aber ich glaube, prinzipiell war schon zu hören und für mich auch durchaus nachvollziehbar, dass man viel, viel stärker auf diese individuellen Bedürfnisse eingeht und eben auch die Zeit einräumt, weil ich kann ja schon davon ausgehen, dass jeder früher oder später mit den richtigen Mitteln auch zum Lesen und Schreiben kommen kann und das muss natürlich nicht immer mit 7 oder 8 passieren. Ich möchte zu 3 Punkten was sagen. Ich möchte erst zu dir da hinten was sagen. Ja, okay. Ich habe, es geht erstmal noch ein bisschen weg von deiner Frage, aber da komme ich gleich drauf. Ich habe Wert gelegt darauf, dass ich gesagt habe, die Sortierungsfunktion der Schule für die Schule, also für die Verteilung der Karrieren innerhalb der Schule, für die Bildungskarriere, ist zugleich immer die Vorsortierung für den kapitalistischen Markt oder die kapitalistischen Märkte. Das ist wichtig, dass man dieses Verhältnis im Kopf hat. Weil ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass nicht aus welchen Gründen auch immer irgendwann irgendwelche Bildungspolitiker auf die Idee kommen, hierzulande auf die Idee kommen, naja, die Welt hat sich geändert und jetzt wollen wir mal bitte schön ein Bildungssystem haben, wo die miesen Arbeiten sowieso von dem Weltproletarier erledigt werden, das für unsere Nation möglichst vollständig bis zur 12. Klasse beschulen. 12 Jahre oder sowas. Alle gleichmäßig. Sowas soll es ja angeblich in Skandinavien geben. Wird ja nach PISA wurde es ja als ein Schulideal vorgestellt. Ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es solche Versuche hier mal gibt. Angedacht ist es allemal schon in der Bildungspolitik. Aber was heißt denn das? Für das Verhältnis von Sortierung und Vorsortierung. Das hieße, dass so etwas wie die Sortierung innerhalb des Bildungswesens ziemlich reduziert würde, ziemlich flach viele. Alle machen Schulsystem bis zur 12. Klasse oder 13. Klasse. Ich will mich jetzt nicht darüber äußern, ob die jetzt nachher ein Zeugnis kriegen oder nicht, ist mir jetzt wurscht. Das hieße, dass natürlich auch innerhalb der Schule die Vorsortierung für den Arbeitsmarkt wegfiele. Was aber nicht wegfiele, wäre die Sortierung auf dem Arbeitsmarkt. Wer übernimmt die dann? Ja, dann nehmen die Protagonisten des Arbeitsmarkts die Sortierung. Dann wird halt innerhalb der jeweiligen Betriebe, ökonomische und politische, genauer hingeschaut, wen wollen wir haben, wen wollen wir nicht haben. Übrigens so etwas wie eine nachträgliche Prüfung der Bewerber, wo man sich nicht auf das Zeugnis verlässt, soll es hierzulande in Betrieben auch schon geben. Also ich wollte sagen, die Idee, alle sollen mehr lernen, den Quatsch, den man hier in der Schule lernt, Quatsch ist wie gesagt jetzt Behauptung, ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass man auf solche Idee auch als bürgerlicher Bildungspolitiker kommt. Das heißt aber nicht, dass das Entscheidende, dass die entscheidenden Abteilungen gesellschaftlicher Konkurrenz, und da ist die Schule ja bloß der Vorlauf, wo es wirklich ernst wird mit der Sortierung per Konkurrenz, das ist die Arbeitswelt. Das ist der Arbeitsmarkt. Da wird ganz existenziell entschieden. Christen Geld oder Christen keins. Christen Arbeitsplatz oder Christen keinen. Und ist die Arbeitswelt selber. Behältst du den Arbeitsplatz oder nicht? da wären wir ein bisschen weiter, da müssten wir ein bisschen weiter einsteigen in die Kritik der kapitalistischen Konkurrenz. Ich wollte nur sagen, dieses Verhältnis muss man im Kopf behalten. Übrigens, kleiner Nebenjoke. Als Nokia in Finnland noch eine große Nummer war, sind sie ja inzwischen wohl nicht mehr, haben die sich über das finnische Schulsystem beschwert und haben gesagt, das finden sie nicht gut, dass alle 12 oder noch mehr Jahre beschult werden, dann kommen die lauter mit lauter Ansprüchen bei uns im Betrieb an und wollen alle gleich Ingenieur werden oder wollen gleich dies und das werden und niemand will mehr ans Band. Hübsche Beschwerde. So, das ist der eine Punkt. Also aufpassen mit diesem, dieses Verhältnis ist wichtig. Der zweite Gesichtspunkt. Jetzt sage ich zu ihm was und dann kommt er dran. Am Schluss. Ich wollte keine Parteinahme begründet haben. Kinder soll man lernen lassen, was sie lernen wollen. Nee, das ist nicht mein Ding. Es ist ein großer Unterschied, ob man sagt, Lernen geht nur auf der Grundlage des freien Willens, oder ob man sagt, die Kinder sollen all das lernen dürfen, was sie lernen wollen. Da kann ihnen der letzte Quatsch einfallen, was sie lernen wollen. Ich hofiere nicht den unausgebildeten kindlichen Willen in seinen Wünschen. Ich will ihn ja gerade mit Argumenten ausstatten, dass er sich vernünftig entscheidet. Sowohl was er wissen will, als auch was ihn nicht interessiert. Also, unter den von dir als irreales eingeführten Verhältnissen käme es mir genauso wenig wie hierzulande darauf an zu sagen, gelernt wird, was die Kinder wollen. Nee, das sind Entscheidungen, die dann getroffen werden über das, was vernünftigerweise zu lernen ist. Und da würde mir einfallen, dass zum Beispiel ungefähr 80% von dem, was hier in der Schule gelernt wird, erstmal in die Tonne geklopft würde. Da würde ganz viel Naturwissenschaft gelernt. Da braucht man große Teile dessen, was hierzulande als Geschichte, als Sozialkunde, als Politikwissenschaft, Politikunterricht gemacht wird, braucht man nicht. Weil all diese Fächer, die nur den Zweck haben, den Menschen zu einem mündigen Staatsbürger zu erziehen, der das aus freien Stücken macht, was er hierzulande tun soll, entfällt ja mit der Grundlage, die du ja selber angegeben hast. Braucht es alles nicht mehr. Also die sollen was Vernünftiges lernen, das ist viel Naturwissenschaft, was dann noch zukommt. Übrigens viel Naturwissenschaft auch deswegen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass in einer vernünftigen Gesellschaft alles nur Mögliche getan wird, um die Produktivität der Arbeit so zu steigern, dass alle Menschen möglichst wenig arbeiten können für möglichst viel Gebrauchswert. Die Sortierung zwischen Freiwilligkeit und Wünschen der Kinder ist mir deswegen auch wichtig, weil eins schon mal klar ist, das habe ich gesagt, hierzulande geht es zu, dass das Lernen den Widerspruch an sich hat, hierzulande den Widerspruch an sich hat. Einen Stoff lernen zu müssen, wegen Noten, wegen besserem Abschneiden. Unter Bedingungen, die gar nicht ihre Bedingungen sind. Das heißt, der sich langsam herausbildende freie Wille des Lernenden wird in einer Weise in die Pflicht genommen, instrumentalisiert. Wird nicht durchgestrichen, das geht gar nicht. Auch derjenige, der bloß instrumental lernt, muss es immer noch selber tun. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Bier kann ich für dich holen, aber lernen muss schon alleine. Das stimmt. Auch dieses erzwungene Lernen muss man selber machen. Das muss man selber machen. Aber was man denn da aus freien Stücken tut, ist hierzulande nicht sehr vernünftig. Das heißt, auch unter vernünftigen Verhältnissen, gesellschaftlichen Verhältnissen, hieß es, das und das, meinen wir, ist in Ordnung, das muss der Nachwuchs können und lernen. So, jetzt aber zu dir, mal ganz prinzipiell. Kann ich nur noch was unterbrechen, weil ich gerade eben auch Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren und das nicht so verstanden. Also, ich persönlich bin so der Meinung, dass eben das schon ein Problem so in der Schule ist, dass immer der Wille von den Kindern nicht respektiert wird und dadurch, dass es sich nicht an den Wille orientiert wird. Und ich denke schon, gehe schon davon aus, dass es gut wäre, eben Kindern die Möglichkeit zu geben, so nach ihrem Willen eben die Kinder einfach so die Sachen lernen zu lassen, was sie eben lernen wollen und auch eben immer erst auf Nachfrage den Kindern was zu erklären und nicht erst was zu erklären. Und also immer erst, dass die Kinder erst den Willen haben, was lernen zu wollen quasi. Mhm. Ich habe jetzt gerade nicht so genau verstanden, was deine Meinung da war mit Wille und mit Freiwilligkeit und was da die Kritik war. Okay. Mal so rum gesagt. Wie sehe der Lehrplan einer Klasse, Realschule oder Gym, ist mir wurscht, 8. und 9. Klasse aus, wenn das zum Programm gemacht würde, was Sie alles wissen wollen? Wie sehe es aus? Ganz oben. Wie wird man Superstar? Zweitens, was muss man machen, damit die Kanacken hier rausfliegen? Wie können wir uns dagegen wehren? Drittens, wie komme ich ganz schnell an Knete, ohne arbeiten zu müssen? Noch was? Na und so weiter. Vielleicht wollen einige auch gleich wissen, wie man Mollys baut und Ähnliches. Die Art und Weise, wie der Nachwuchs hierzulande heute sozialisiert wird, ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, produziert Wünsche gegen die, selbst die bürgerlichen Lehrer, die heute den Lehrplan vertreten müssen, immer anarbeiten müssen. Das, was die an Wünschen haben, selbst unter diesen Verhältnissen, kann nie der Maßstab sein. Und was ihnen unter vernünftigen Verhältnissen einfällt, mag ich mir nicht ausdenken. Das sage ich aber auch erstmal. Da hätte ich meine Vorstellungen, was sie vernünftigerweise lernen soll, was diese Gesellschaft dann vernünftigerweise an Wissen in den Köpfen ihrer Mitglieder braucht. Das ist die Abteilung kindliche Entscheidung für Lernstoff. Was ich davon abtrennen wollte, ist, Lernen geht immer nur als eigenständige Kopfarbeit. Egal wie schwer dir das Lernen fällt, wie sehr du dich auch ärgerst, dass du jetzt statt draußen zu spielen oder in die Disco zu gehen lernen musst. Das Lernen ist immer ein Vorgang, den du selbst machen musst. Du musst den Stoff in den Kopf kriegen. Auf diese Differenz. Inhaltliche Wünsche und Lernen ist wie jeder geistige Prozess etwas, was niemand einem abnehmen kann. Und selbst wenn man das Vokabelbuch unter das Kopfkissen legt, ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, um gute Zensuren zu finden. So, jetzt will ich aber zu ihm noch was sagen. Ich bin etwas irritiert, weil du die Auseinandersetzung über das, was ich vorgetragen habe, davon abhängig machen willst, ich formuliere es mal so, wie ich es verstanden habe, die inhaltliche Auseinandersetzung inklusive Akzeptanz und Kritik davon abhängig machen willst, inwieweit ich dir konstruktive Alternativen biete. Das ist ganz schlecht. Und dagegen ging eigentlich Ihr Argument und im Prinzip auch Ihr Argument. Die richtige Frage, die sich nach so einem Vortrag stellt, und mit der ich mich zum Beispiel beschäftige, hieße, was folgt eigentlich aus dieser Kritik, wenn man sie verstanden hat? Was folgt eigentlich aus dieser Kritik? Und was die beiden geschlussfolgert haben, ich habe eben noch ein bisschen weiter dran rumgebastelt in meinem ersten Beitrag, was die beiden geschlussfolgert haben, heißt, Schule ändern, ohne dass man sich den Zusammenhang klar macht zwischen Schule und Gesellschaft, geht gar nicht. Damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Doch, hast du. Glaube ich schon. Sonst hättest du keine konstruktive Alternative verlangt. Dieser Zusammenhang ist mir schon klar. Natürlich weiß ich, dass die Argumentation und die Kritik darauf hinausläuft, dass es am Grundsatz des Kapitalismus bzw. des Geldes und des Konzept des Eigentums irgendwo liegt. Ja? Das ist mir schon verständlich, die Konkurrenz und so weiter. Womit ich ja ein Problem habe, ist, wo ich mir einfach schwer tue, ist, dass ich sage, okay, jetzt kritisiere ich was und genau die Frage, das, was du gesagt hast, ja, und jetzt? Ja, ja. Und jetzt? Jetzt aber überleg mal, ist denn dieses und jetzt wirklich der Übergang zu der Vorstellung, wie würden wir im Sozialismus oder im Kommunismus Schule machen? Merkst du nicht, welche Gespensterdebatte du damit einleitest? Wir leben hier in dieser Gesellschaft, uns ärgert diese Geschichte und du überspringst mal eben kurz in deinem Irrealis die Frage, was man hierzulande gegen den Scheiß unternimmt, und sagst, ich bin eigentlich nur hinreichend bedient, wenn der Kerl da vorne mir sagt, wie er sich das vernünftigerweise vorstellen kann. Das ist, jetzt werde ich ein ganz klein bisschen bösartig, nicht böse werden, das ist zugleich eine Form von Desinteresse an den Schlussfolgerungen, die sich aus so einem Vortrag eigentlich ergeben. Und ich deute mal ein paar Schlussfolgerungen an, die sich für mich aus dem Vortrag ergeben. Ich bin ja selber einer, der Schlussfolgerungen zieht und sie umsetzt. Schlussfolgerungen ergeben sich aus dem, was ich gesagt habe. Wer das eine oder andere Argument einsieht und wer weiß, dass die gesamten falschen Argumente, die ich heute kritisiert habe, hierzulande dazu führen, also gerade die Kritik an fehlender Chancengleichheit, dazu führen, dass die Prinzipien und Zwecke dieser Schule abgehakt sind, unterstrichen sind und gerade nicht kritisiert werden. Und wer der Meinung ist, die müssen kritisiert werden, der muss sich mit diesen Leuten auseinandersetzen. Der muss überall dann, wo er diese falsche Kritik trifft, innerhalb der Schule, außerhalb der Schule, vor allen Dingen in der Uni oder sonst wo, sagen, verdammt nochmal, das, was in der Schule dir doch selbst aufgefallen ist, das affirmierst du mit der Forderung nach mehr Chancengleichheit. Chancengleichheit ist zu kritisieren und so weiter und so fort. So, dann haben wir vielleicht den einen oder anderen Schulkritiker mehr. Das ist die erste Konsequenz. Also die Verbreitung dieser Kritik an Schule, um Leute davon abzubringen, dass sie mit falschen Argumenten mitmachen in diesem Laden. Das ist die Konsequenz. Merkst du, wie weit wir immer noch weg sind von deinem Sozialismus? Ja. Ja, nochmal, ich will noch einen Satz sagen. Eine andere Konsequenz ist eigentlich das, was die beiden da angefangen haben. Ich habe kurz angedeutet, die Funktion der Schule für den Kapitalismus. Das war wirklich nur eine kurze Andeutung. Ich habe gesagt, das ist die Vorsortierung für den Arbeitsmarkt. Der ist selbst hierarchisch geordnet und die Leute werden dort gebraucht für die Reproduktion der Klassenverhältnisse. Nein, das ist halt so ein Wort. Die zweite Konsequenz, die daraus folgt, heißt, das, was er da so gesagt hat, das will ich mal ein bisschen genauer wissen. Ich muss prüfen, inwieweit der behauptete Zusammenhang zwischen Schule und Kapitalismus, Schule ist Diener am Kapitalismus und sonst nichts, eigentlich stimmt. Weil wenn ich den Gedanken wirklich durchgeführt habe und sage, stimmt, Diener an dieser kapitalistischen Gesellschaft und alle Reformen wollen das nur effektivieren, dann bin ich zum Beispiel auch sofort Gegner all derer, die der Auffassung sind, man müsse doch Schule irgendwie als Mittel zur Gesellschaftsveränderung benutzen kann. Ich habe solche Andeutungen, glaube ich, sogar in irgendeinem Vorspann für einen Vortrag von hier gelesen oder als Fragestellung. Nein, da liegt man ganz falsch. Da muss man sich als Lehrer oder als fortgeschrittener Schüler oder als angehender Lehrer klar machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Du bist als Lehrer Agent dieser Zwecke. Ob du die gut findest oder scheiße findest. Du exekutierst sie. Also alle Einbildungen, mit Schule könnte man hier irgendwas ändern, gehören auf den Müllhaufen. Und zwar, wie gesagt, als Resultat der hier jetzt nur angedeuteten, des hier nur angedeuteten Verhältnisses von Schule und Kapitalismus. So. Damit hätten wir erstmal genug zu tun. Jetzt weiß ich nicht, wie du auf ein Aber kommst. Weißt du, ich kann dir beim Bier nachher oder sonst wie in 3 Sätzen sagen, wie ich meine, dass vernünftige Erziehung ginge. Das würde dir aber überhaupt nicht einleuchten. Nein, also für mich ist doch jetzt die Argumentation, die du gerade genau siehst, diese 3 oder 2 oder 3 Schritte, je nachdem, wie man es aufsplittet, ist für mich ein Haken. Und da kann ich einen Haken untersetzen, kann ich nachvollziehen. Wow. Ja. Aber für mich, ich sag mal, es geht doch am Ende darum, ja, das Ziel, die Gesellschaft irgendwie zu verändern. Ja? Das heißt, der Status, wie er jetzt ist, soll verändert werden. Und ich stelle jetzt einfach, oder der Hintergrund meiner Frage ist, wie der veränderte Status aussehen soll. Du kannst auch erst über den veränderten Status nachdenken, wenn du genug Leute überzeugt hast, die auch einen veränderten Status wollen, und zwar in genau der gleichen Weise wie du. Aber was macht ihr denn mit Leuten wie mir, die der Kritik nicht folgen können, wenn sie den neuen Status nicht kennen? Siehst du, genau das ist der Haken. Ich glaube, dass auch die Hinweise, die heute gemacht werden sollten, mal sagen sollten, dass das nicht einfach, also das, wie die Schule gestaltet ist, nicht einfach eine Alternative von vielen ist, sondern dass es ein Zweck ist, eine Staatslösung ist, gegen die man richtig in Gegnerschaft tritt, wenn man es kritisiert und abschaffen will. Also das ist nicht zu machen mit, man verändert mal die Schule und dann hat sie plötzlich einen ganz anderen Inhalt als vorher, sondern wenn du sagst, ich kritisiere die Schule so, wie sie ist, dann hast du richtig eine Gegnerschaft auszutragen. Ja, gut, also das ist ja, das ist mir ja klar. Aber darf ich mal, du hast jetzt gerade nochmal was gesagt, was ich schon vorher dachte, dass das vielleicht dein selbstverständliches Verständnis ist, dass du dir nämlich praktischer vorkommst als jetzt die Vorredner und der Referent. Dass du meinst, wenn man was verändern will, dann muss man sich überlegen, wo will man hin. So, das ist ganz praktisch. Ich will eigentlich sagen, es ist das Gegenteil von praktisch, wenn man sich Gegenentwürfe ausdenkt. Weil du dich damit ja ignorant stellst gegen die Gründe für das Schlechte, weswegen du ja nur einen Veränderungswillen hast. Also ich unterstelle dir jetzt mal, du hast irgendeine Kritik an der Schule, deswegen willst du etwas verändern. Ich weiß noch nicht genau was, vielleicht kannst du es danach nochmal ausführen, was genau deine Hauptkritik an der Schule wäre, das fände ich interessant. Jedenfalls, wenn du einen Veränderungswillen hast, dann geht der korrekte Weg nur darüber, sich die Gründe klar zu machen für das Schlechte Existierende, um zu wissen, was aus der Welt zu schaffen ist, um überhaupt erstmal die Situation da zu haben, dass man dann einen Entwurf Darf ich noch einen Satz ergänzen zu dem, was du gesagt hast? Und ich lasse den mal als einen Satz stehen. Und erst aus der durchgeführten Kritik kriegst du überhaupt die Argumente für Änderungsbedarf. Aber die liegen doch jetzt auf dem Tisch. Oder ich denke zum Beispiel, dass ich es verstehen kann, dass der Begriff Gegnerschaft hier oft erwähnt wird. Ich denke, es wirkt auf den ersten Blick nicht so produktiv, aber wenn man jetzt zum Beispiel deinen Vortrag nimmt, dann kommt mir die ganze Zeit in den Kopf Menschenbild. Die Frage, wenn ich über Zukünftiges nachdenke, dann komme ich doch automatisch zu der Frage, ich orientiere mich bei Bildung an Auswanderung, an marktwirtschaftlichen Prinzipien. Jetzt gibt es die möglicherweise nicht mehr. Jetzt kommt der Herr Sozialist und sagt, ich habe aber mal eine klare Vorstellung, wie das zu laufen hat. Ja, wie ist denn der Mensch? Kann man darüber nicht sprechen? Kann man nicht sagen, ja, dann muss ich eine allgemeine Formulierung davon haben, was ein vernünftiger Mensch braucht. dann muss ich ja sowas Radikales kreieren am Ende, dass ich sagen kann, ich weiß, ein vernünftiger Mensch bedarf die und die und die Dinge, oder muss ich dann doch wieder mehr individuell argumentieren? Ich denke, da kann man doch schon dahin kommen zu sagen, man bringt nicht am Ende eine Vision hin, sagt so, die Gesamtschule ist es jetzt, die wird's, sondern man bringt es dahin, dass man einfach noch ein bisschen mehr ins Konkrete reingeht und sagt, wie würde ich mir dann letztlich ein solches pädagogisches System vorstellen können? Das, denke ich, kann man doch schon anreißen, gerade auf Basis deiner Kritik und deiner Aussagen. Das ist, denke ich, auch genau das, danke, worauf ich hinaus will. Also das ist genau der Gedankengang. Ich will gar nicht darauf hinaus, dass diese Kritik und die Argumentation der Kritik irgendwie irrelevant wäre oder sowas. Da bin ich vollkommen bei euch, dass man sagt, man muss das natürlich alles erst verstanden haben, ja, und nachvollzogen haben, damit man auch bis hin zum Weg über die Schule hinweg, bis zum Gesellschaftssystem die Kritik verstanden haben. Da bin ich vollkommen bei euch. Aber genau das, was du jetzt gesagt hast, diesen Schritt dann, dass man sich trotzdem ja die Gedanken machen kann, zumindest jetzt am Beispiel Schule, wie es danach aussehen könnte. Versuch dich mal positiv zu verstehen, wenn du sagst, Kritik ist schön und gut, aber ist es nicht noch ein zusätzliches Argument, wenn man Leute überzeugen will, dass man ihnen eine positive, konstruktive Alternative anbieten will. Das ist aber das, was du vorhin mal gesagt hast, damit überspringst du diese Kritik und sagst, hallo, du hast zwar noch keine Kritik an dieser Schule, aber ich biete dir schon mal ein Bild an, wie sie sein könnte. Magst du das nicht lieber wählen? Warum sollte er denn? Der sagt, das gibt es doch gar nicht. Wie soll denn Konkurrenz laufen mit so einer seltsamen sozialistischen Schule? Wie soll ich denn besser werden als die anderen mit einer solchen Schule? Wie soll ich denn in der Hierarchie der Berufe einen besseren Posten bekommen mit deiner komischen Vorstellung von sozialistischer Schule? Du triffst doch auf lauter Leute, die gar keine Kritik an dieser Schule haben, weil du mit ihnen diskutierst, wie eine Schule in einer anderen Gesellschaft aussehen könnte. Und damit verfehlst du deine Adressaten und willst irgendwas anderes, als sie in ihrem Befürworten für diese Schule mal theoretisch anzunehmen. Gut, also da gebe ich dir schon recht. Klar, wenn du dich nur darauf beschränkst, irgendeine Bilderbuchwelt aufzuzeichnen, ohne den Kontext dahinter irgendwo nachvollzogen zu haben, dann macht das wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen auch, also mir geht es nicht darum zu sagen, diese Kritik ist irrelevant und spielt keine Rolle. Ich will, aber für mich, also ich kann persönlich für mich sagen, dass ich die Kritik nachvollziehen kann, ich kann das verstehen, ich verstehe die Argumente, ich teile auch die Argumente, aber es reicht nicht, um mich davon zu überzeugen, zu sagen, ich gebe dafür alles und hänge mich da rein oder sonst was, ja, weil ich einfach bei mir die Alternative stehe. Also vielleicht bin ich auch nicht der Einzige, der sowas sagt. Also ihr redet ja noch mit anderen Leuten, ja. Das frage ich mich immer, ob ich der Einzige bin, der so denkt, oder ob das so... Nein, ich kann dir versichern, du bist nicht der Einzige. Kann ich dir versichern, du bist sogar die Mehrheit. ich will mal einen Gedanken noch sagen. Was ich heute über Schule erzählt habe, geht ja nur auf die Abteilung Sortierung. Ich habe an zwei Stellen mal angedeutet, dass das notwendigerweise ergänzt wird um die Beleuchtung des anderen Zwecks der Schule. Die Schüler sollen nämlich tatsächlich was lernen. Die sollen lernen, was sie brauchen, um sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden. Sie sollen lernen, das, was sie brauchen, um sich in dieser Gesellschaft als, wie heißt es so schön, mündige Menschen zu verhalten. Wobei die Abteilung mündige Erziehung genauso sehr ein Teil des Lehrplans ist, wie die konstruktive Erziehung oder das Beibiegen von Menschenbildern. Was ich damit sagen will, wenn ich jetzt die andere Abteilung, was lernen die da eigentlich und zu welchem Zweck, mir vorgenommen hätte, wäre darunter die Kritik von Menschenbildern gefallen? Wäre darunter die Kritik von Mündigkeit gefallen? Wäre darunter die Kritik von konstruktiver Erziehung, konstruktiver Suche nach konstruktiver, von konstruktiver Kritik, so heißt es ja, gefallen. Ich will also sagen, wir haben es hier zu tun, gerade in euren Argumenten, mit einer merkwürdigen Situation. Die Einwände von euch, getragen davon, dass ihr immer sagt, na, ich würde es schon teilen, sind alles Argumente, die dem Lehrplan des hiesigen Schulwesens entnommen sind. Ich kann euch nur gratulieren. Ihr habt gut gelernt. Aber die Argumente, die ihr da gebracht habt, die finde ich alle nicht in Ordnung. Ich will es nochmal an konstruktiver Kritik machen, ich könnte es auch an Menschenbild machen. Jetzt mal konstruktive Kritik für sich gedacht. Das geht ein bisschen auf das, was du schon angedeutet hast. Oder es ist notwendigerweise, braucht jede Kritik ihre konstruktive Alternative. Was ist denn das für ein Denken? Das ist ein Denken, das die Befassung mit der kritisierten Sache von vornherein unter einen Vorbehalt stellt, den ich übrigens bei dir genauso höre, unter einen Vorbehalt stellt. Der Vorbehalt heißt, die Sache ist erst für mich dann in Ordnung, wenn die Kritik zulässt, ihre Verwandlung in die konstruktive Alternative. Ja, aber was ist, wenn die kritisierte Sache diese konstruktive Alternative gar nicht zulässt? Ich will mal ein heftiges Beispiel, dürft ihr mich nicht für schimpfen sagen. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel über den Faschismus geredet hätte, keinem Menschen würde es einfallen, die Frage nach der konstruktiven Alternative von KZs zu fragen. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Da ist pure Destruktion in der Kritik angesagt. Da wird nichts anderes verlangt, als das muss nicht, das muss weg. Das muss weg. Also die Frage nach der konstruktiven Alternative ist immer der Schleichweg, sich aus der vorgetragenen Kritik mit dem Vorbehalt wieder rauszumanövrieren, der da heißt, ich zitiere dich, überzeugen kannst du mich nur dann. Ne? Du hast gesagt, ich habe es verstanden. Überzeugen kannst du mich nur dann, wenn du mir die konstruktive Alternative anbietest. Und das ist die Absentierung von dem Nachvollzug der Kritik. Überleg mal, ob nicht vielleicht diese Kritik gar keine konstruktive Alternative zulässt, sondern pur destruktiv sein muss. Ich kann zwar nochmal erkenntnistheoretisch sagen, mit der Suche nach der konstruktiven Alternative weigerst du dich, dich auf die Kritik der Sache tatsächlich einzulassen. Weil du immer im Kopf hast, ja, aber wo bleibt, ja, aber wo bleibt, ja, wo bleibt. Das lernt man in der Schule. Und in der Schule lernt man das übrigens zur Anwendung für noch viel Hässlicheres. Da wird nämlich immer eine konstruktive Alternative gesucht, die in diese Gesellschaft reinpasst. Und wer die nicht liefert, der hat sich sowieso schon außerhalb des, was in dieser Gesellschaft als Kritik zugelassen oder gewünscht wird, rausmanövriert. Das will ich jetzt dir nicht unterstellen, ja, ernsthaft nicht. Aber weißt du, da muss man zuhören. Du hast gesagt, ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen. Überzeugen tut ihr mich erst, wenn ihr was anderes liefert. Das heißt, der Nachvollzug der Argumente, der eigentlich der Grund für die Überzeugung ist, reicht ihr nie. Und das ist ganz schlecht. Was anderes habe ich nicht anzubieten als meine Argumente und sie euch zur Prüfung vorzulegen. Und du sagst, nein, das ist nicht das, was mich überzeugt. Denk drüber nach. Oder sag gleich noch jetzt. Die anderen Argumente sind damit alle noch, also was vorher gesagt worden ist, was ich mit dem Gespenstischen gesagt habe. Ne? Du überspringst 7 Schritte und landest dann da auch bei etwas, wo ich Bedenken habe, ob du nicht so, wie er es vorhin eben gesagt hat, doch noch eine Vorstellung, ist aber wirklich ein Verdacht. doch wieder bei Schule landest, die irgendwie noch ihre Verlaufsform dem Hiesigen verdankt. Also zum Beispiel Schule unter vernünftigen Verhältnissen, da muss man sich mal verabschieden von Beruf, von Qualifikation und so Quatsch. Weg, weg, braucht's nicht. Tja, da muss man aber klären. Mag vielleicht erstmal komisch klingen. Ich sage das nur als Beispiel, weil ich diese Erfahrung mit solchen Debatten habe, wo dann nachher doch wieder gesagt wird, ach, aber ja, wie willst du denn überhaupt dann die Leute zur Arbeit kriegen? Oder wie sollen die denn überhaupt dann was lernen für den Beruf? Wo ich gesagt habe, ich wollte eigentlich nebenbei auch noch gerade den Beruf kritisiert haben. Aber wirklich nur nebenbei, das müsste man extra machen. Das ist jetzt ja eigentlich auch nochmal ein Hinweis darauf, dass man sich eigentlich nochmal richtig getrennt von der Schule erstmal klar machen muss, mit was für einer Gesellschaft man es zu tun hat und wie die eingerichtet ist. So ist es. Und was man für eine Kritik da dran hat, also zum Beispiel an einem Beruf oder an einer Qualifikation oder an der Kompetenz, die man am Ende haben soll. Und wenn man das dann alles kritisiert hat, dann kommt vielleicht raus, ja, das will man alles nicht haben und vielleicht sieht man dann schon ein Abziehbild von, ja, man möchte vielleicht lieber die Arbeit so organisieren, dass man möglichst wenig davon machen muss und möglichst viel Nutzen daraus hat und guckt, dass man seine Interessen verwirklichen kann und irgendwie ein bisschen zusammenarbeitet und sich nicht dauernd den Ellenbogen in die Rippe rammt, wie in dieser Gesellschaft. Das ist dann, sag ich mal, so ein bisschen verkürzt positives Gegenbild. Und auf der Grundlage muss man sich doch dann fragen, was ist an Ausbildung und Erziehung von den Kindern nötig, damit die das dann halt hinkriegen können. Und dann muss man vielleicht auch nochmal sagen, ja, ein kleines Kind weiß halt noch nichts von der Welt, deswegen kann es auch noch nicht die passenden Fragen stellen. Also insofern hat die Erziehung und die Bildung schon was damit zu tun, dass man auch erstmal Inhalte an die Rand trägt und denen erklärt, was ist überhaupt die Welt und was ist in der los und was hat man vor und überlegt dir das mal. Und wenn es dann ein bisschen was weiß, klar kannst du dann deine Fragen stellen, aber das ist einfach so, aus dem Kind rauskommt, so ist es auch wieder nicht. Aber das ist jetzt dann war die andere Idee. Aber nochmal insofern, finde ich, greift die Frage auch nicht so weit zu sagen, wie können wir jetzt uns ausdenken, dass die Schule anders geht. Es geht gar nicht getrennt davon, dass man sich mit der Frage konfrontiert, wie will man überhaupt leben? In was für einer Gesellschaft und wie soll die aussehen? Und warum ist man sauer gerade auf diese Welt? Weil hier geht es gerade gar nicht so zu, dass es einem gefällt. Und das muss man sich als allererstes erklären, warum das so ist. Ja, gut. Also ich... Erstmal danke für das Feedback. Ich würde es jetzt erstmal bei mir auch sagen lassen. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich ad hoc direkt gegenhalten kann oder Argumente oder was. Also ich will auch vielleicht gar nicht gegenhalten, aber ich brauche auch meine Zeit, um das zu verarbeiten. Mhm. Übrigens, das wäre auch eine Sache, die ich, wenn ich das schulische Curriculum kritisieren würde, solche Werte wie Höflichkeit hätte ich dann auch gleich kritisiert, wie Danke und Bitte und so. Ja, aber während du sacken lässt, können wir das andere Thema vielleicht nochmal aufmachen, weil ich habe hier den letzten Beitrag von dir habe ich nicht gut verstanden mit dem Menschenbild, bin mir auch nicht ganz sicher, ob jetzt der Küsten da getroffen hat oder vielleicht in der ich habe es nicht verstanden. Nein, ich habe dazu noch nichts gesagt. Ich habe bloß gesagt, das ist Schulcurriculum. Die Polemik gab es schon dagegen, ja. Aber kann man ja noch weiter darüber sprechen und auch was Sie davon noch, ich weiß nicht, ob das noch offen ist. Ich finde gerade jetzt das Argument von dir ganz gut, dass man sich klar machen muss, zu Beginn der Erziehung, der Beschulung, wissen Kinder erstmal nichts, jetzt übertrieben gesprochen. Ja? Und können deswegen auch sich selbst und dem Erzieher gar keine Fragen stellen. Das heißt, was sich für Fragen der Physik ergeben, das eröffnet sich einem Kind ganz oft erst dann, wenn es schon elementare Kenntnisse aus dem Bereich hat, dann kann es weitergehende Fragen stellen. Noch einfacheres Beispiel, wer nicht lesen kann, der hat gar keine Ahnung, was für eine Welt, die quasi niedergeschrieben irgendwo steht, ihm entgeht. Solange es nicht lesen kann, ist es halt damit beschäftigt zu spielen, hat halt irgendwie einen anderen Umkreis von Bedürfnissen und weiß gar nicht, was da noch zu entdecken ist. Jetzt, klar, irgendwie wird es das dann mitkriegen und sich dann meistens ist es ja so, von selber dafür interessieren, aber wenn nicht, würde ich durchaus mal hingehen und sagen, hey, lern doch mal lesen, da kann man ganz viele spannende Sachen nachlesen, du kannst Geschichten lesen und so weiter. Also das, nur das ist doch gemeint, dass man dem unvernünftigen, weil ungebildeten Geist, das muss erstmal was herangetragen werden, nach dem kann man sich nicht richten. Das ist wichtig, der letzte Gedanke. Weil Fragen stellen die natürlich, ne? Aber die gestellten Fragen sind nicht der Leitfaden meines Beibringens. Ja, und je nachdem, wie er also ich für mich fand es jetzt einfach insgesamt relativ spannend, wie die ganze Diskussion sich entwickelt hat, weil ich habe selber auch politisch Sachen gemacht und kenne auch diese Fragen, gib mir eine Alternative, sonst können wir nicht miteinander reden, also das kenne ich auch gut. Es war jetzt eigentlich überhaupt nicht mein Anliegen, sondern ich hatte nur das Gefühl, ich war wirklich, also ich wäre jetzt eigentlich rausgegangen, wenn ich mal miteinander geredet hätte, das war ein super geiler Vortrag, hat alles gepasst für mich. Und habe mich jetzt gewundert, warum praktisch aus den erstmal ganz gewöhnlichen Fragen, wenn ich zum Beispiel zum Menschenbild komme oder so, mich einfach damit auseinandersetze, was du gesagt hast, und frage mich dann, stimmt, wenn jetzt praktisch das Curriculum, sagen wir einfach das kapitalistische Curriculum wegfallen würde und ich eben natürlich als Lehrer, als irgendeine ordnende Kraft, die es ja anscheinend dann irgendwo gäbe, die irgendwie dann doch noch die Physik hochhält oder sonst was, wie würde ich denn dann den Mensch letztlich betrachten? Unter welchen Gesichtspunkten? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, zu sagen, es ist schlecht oder es ist gut, was gesagt wurde, sondern ich finde den Fokus hier im Raum interessant, dass alle rausrennen wollen und sagen, jetzt haben wir die Kritik und sollen dem irgendwie vom Kopf knallen oder irgendwen überzeugen, wo ich eigentlich gar nicht gedacht habe, ich will rausgehen, sondern wo ich nur gedacht habe, interessant, stimmt. Und jetzt wäre natürlich die Frage, Curriculum, wie baue ich es dann auf? Richte ich es an einen Menschen oder richte ich es dann doch an irgendwie ein externes Bedürfnis, an eine andere Welt oder wie mache ich es dann? Das war was mich interessiert hat und fand es eben gerade sehr spannend. Könnt ihr einfach nur rückmelden, könnt ihr ja machen, was ihr wollt mit der Info, dass ich das Gefühl hatte, krass, dass die komplette Kraft eigentlich darauf ausgeht, hast du den nicht verstanden, du sollst jetzt gefälligst rausgehen und Person A oder B überzeugen, aber das war für mich eigentlich überhaupt nicht relevant, deswegen fand ich auch die Frage jetzt nach dem Menschenbild oder nach einfach der, wie richte ich Schule dann aus, eine relativ logische Schlussfolgerung daraus, für den Fall, dass ich jetzt mit dem Bildungsminister von Bayern rede, dann würde ich dem nicht diese Utopie anbieten, sondern vielleicht erstmal über die Kritik sprechen, selbstverständlich. Du hast so gleichgesetzt. Frage nach dem Menschenbild und wie bauen wir das Curriculum auf? Deswegen leiste ich es mir nochmal eben über das Menschenbild nicht zu reden, sondern über das Curriculum. Jetzt mal so. Gut, setzen wir uns zusammen und überlegen, was vernünftigerweise die Menschen hier lernen sollten. Ich hätte da zum Beispiel einen Vorschlag. Die sollen möglichst früh begreifen, wie der Kapitalismus funktioniert und dass der Kapitalismus keine Wirtschaftsweise ist, in der die, ganz im Gegensatz zu dem, was in den Sozial- und Wirtschaftskundebüchern steht, die Bedienung der Bedürfnisse der Menschen an erster Stelle steht. Sondern steht was ganz anderes an erster Stelle. Das wäre zum Beispiel für mich eine ganz wichtige Sache. Was auch ganz wichtig wäre in so einem Curriculum, wäre zum Beispiel das Urteil über Familie. Familie als Hort der Privatheit, in der Staat nichts mitzureden hat. Halte ich für ein ganz falsches Urteil. Ich würde dagegen setzen, das Urteil, Familie ist eine, wie sie existiert, eine gerade staatlich eingerichtete private Sphäre, in der die Leute, wenn sie sich dann zusammentun, sofort verpflichtet werden, möglichst zusammen, in welcher Konstellation auch immer, dafür zu sorgen, dass sie in ihrem privaten Zirkel es hinkriegen, dass sie regelmäßig zur Arbeit gehen können, dass sie Kinder in die Welt setzen und die Kinder schulfähig machen, genau für diese Schule und so weiter. Nur angedeutet und so weiter. Ich hätte zum Beispiel auch das Urteil über Außenpolitik und so weiter. So, jetzt haben wir ein Curriculum gebastelt. Was machen wir jetzt mit dem? Was machen wir jetzt mit dem? Lauter schöne Vorstellungen von dem, was wir meinen oder was ich meine, was eigentlich in die Köpfe der Leute reingehört. Die Frage ist jetzt rhetorisch. Weil die kurze. Ich bin gar nicht so rhetorisch. Doch, weil, nein, ich sag mal so, weil das, was ich gerade eben angedeutet habe, so ungefähr das Gegenteil von dem ist, was der Staat in sein Curriculum reinpackt. Das Gegenteil. Das glatte Gegenteil. Der erklärt die Familie, wie ich gerade gesagt habe, für eine wunderbare Sphäre, in der Menschen ganz privat ihr Glück finden können, und erklärt die soziale Marktwirtschaft für die optimale Form der Produktion und Verteilung von Gütern. So, ich habe gesagt, alles Quatsch. Ist nur jetzt angedeutet. Alles Quatsch. Vernünftiges Curriculum müsste ganz anders aussehen. Jetzt will ich einfach nur mal sagen, vorgestellt, mit so einem Curriculum würden wir uns in Bildungspolitik einmischen. Die würden uns gleich in die Klapse verfrachten oder sonst was Schlimmes machen mit uns. Oder auf jeden Fall sagen, das ist ja, wie sagt man da, Dogmatismus, Kommunismus oder sonst was. Das heißt, die Überlegung, wie sieht denn ein vernünftiges Curriculum aus, passt mit dem, was Schule hier ist, überhaupt nicht zusammen. Diese Vorstellung, was vernünftigerweise in die Köpfe rein müsste, kann immer nur gegen die Schule, so wie sie hier ist, organisiert werden. Zum Beispiel in solchen Veranstaltungen. Wenn Lehrer das, unabhängig vom Curriculum, in der Schule zum Thema machen, und zwar nicht nur hier und da mal der einzelne Lehrer, sondern wirklich Lehrer sagen, das ist jetzt unser Curriculum, dann weißt du auch, was mit denen passiert. Dann kommen denen die Eltern, der Direktor auf den Hals und dann gibt es Berufsverbot. Weil das ist die Untergrabung des Zwecks der Schule. Jetzt sind wir bei dem Punkt, das, was vernünftigerweise eigentlich in die Köpfe rein sollte, das geht immer nur getrennt von der Schule. In Veranstaltungen, die sich auch bewusst sind, dass sie damit gegen die Schule argumentieren. Und dabei sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Ja, jetzt müssen wir uns überlegen, wie geht die Kritik an dieser Gesellschaft weiter? Wie geht die Kritik an der Schule weiter? Ja, das ist ein Durchgehen durch die Fächer. Ich möchte nicht wissen, was wir da für Streitpunkte haben. Das ist jetzt auch nur eine Mutmaßung. Aber merkst du, wohin deine Frage nach einem vernünftigen Curriculum führt, wenn man es wirklich mal durchführt? Ich weiß nicht, ob du mich richtig verstehst oder ihr allgemein, weil mir ging es eher darum zu sagen, aus deiner Kritik kann ich ein einzelnes Prinzip, du hast jetzt implizit permanent den Begriff Vernunft verwendet, dann kann ich den Begriff Vernunft nehmen und sagen, den hätte ich gerne etwas konkretisiert, weil ich hatte bestimmt nicht vor, mit dir darüber zu sprechen, wie du den Mathematikunterricht aufbauen würdest, in welcher Klassenstufe oder sonst was, sondern für mich war gerade das eben total interessant, aus deiner Kritik ein allgemeines Prinzip, weil dafür kenne ich mich zum Beispiel im Marxismus, weiß Gott nicht gut genug aus, um zum Beispiel das selber nachvollziehen zu können. Wie würde ich letztlich damit umgehen, wenn ich das alles dekonstruiert habe, zu sagen, stimmt, ich habe jetzt irgendwie eine Art luftleeren Raum, oder selbst wenn ich den Raum hier habe, was kann ich letztlich konkret mir überlegen, woran würde ich etwas anderes aufbauen? Denn du hast ja dieses Grundprinzip genannt, ich kann es jetzt einfach mal allgemein fit machen für die Wirtschaft nennen, was die Schule beinhaltet. Und dann wäre natürlich die andere Frage, für was mache ich eigentlich fit, wenn die Wirtschaft nicht mehr ist und wenn alles vernünftig gestaltet ist. Wenn du mir jetzt entgegenhalten würdest, jawohl, es ist die Vernunft, an der ich mich orientiere, und da die Vernunft irgendwo ein Stück weit individuell ist, bleibt es dabei, dass es dann einfach eine Konsensentscheidung sein muss in so einer Welt. Dann kann ich sagen, wunderbar, wenn das Prinzip Vernunft, wenn du jetzt aber sagen würdest, wir haben das Prinzip, wie es beispielsweise ja bei der Waldorfpädagogik oder sonst wo ist, dass man sagt, wir kreieren ein Bild von einem Mensch, der Mensch ist so und so und hat folgende Bedürfnisse und danach richtet sich Pädagogik vernünftigerweise aus, dann finde ich, ist das genauso ein spannendes Thema. Was du mir konkret sagst, da brauche ich eigentlich gar nichts. Ich kann das dann mir selber damit überlegen. Ja, merkst du, das ist das Problem. Ne? Du fällst immer wieder auf das Erste zurück, weil du offensichtlich doch die Kritik, die den ganzen Abend gelaufen ist, nicht teilst. Jetzt hat er angefangen, dir irgendwas Positives dafür zu erzählen, sagst du, wollen ein Kuckuckshaus, beziehungsweise geht nicht, und kriegst es immer wieder auf die Gesellschaft zurück, wo du hier eigentlich um was ganz, in der Kritik ging es eigentlich um ganz was anderes. Den ganzen Abend ging es eigentlich darum, ja, es geht nicht darum, dass man die Schule in dem Sinn kritisiert, dass man die Schule abschafft. Ja, es ist ja offensichtlich der Zweck, der die Schule bestimmt, der abgeschafft werden muss. Genau. Ja, aber du bist... Aber findest du es dann nicht spannend zu überlegen, welchen Zweck würde ich dann wählen? Aus einem Grund finde ich das nicht spannend, weil den würde ich mir lieber mit dir zusammen überlegen, weil du überall und sagst, du pfropfst mir was auf. Du bringst wieder ein fertiges Konzept oder hast dann wieder eine Kritik an der Geschichte, die jetzt hier als Kritik oder als Curriculum vorgebracht worden ist. Und so dreht sich die ganze Geschichte immer im Kreis. Ich glaube eigentlich, dass sich der Kreis schon durchaus zu verengen droht. Und das ist, glaube ich, ziemlich, also ich bin gespannt, wenn jetzt noch was vom Dozent zurückkommt, aber ich kann mich gerne bald zurückhalten. Ich denke, für mich war es, wie gesagt, tatsächlich wichtig, dass ich ein allgemeines Prinzip brauche, woran ich Bildung orientiere. Und das ist doch völlig unabhängig davon, ob ich jetzt irgendwo sage, ich will Konkretes oder sonst was sagen, sondern ich brauche doch einfach irgendwo eine Grundvorstellung, die genauso ist wie, ich mache jemanden für die Wirtschaft fit, daraus entwickelt sich Schule, wie sie ist. Ich mache jemanden nicht für die Wirtschaft fit, wie entwickelt sich Schule dann? Kann ich nur selber denken. Ich wüsste aber gerne, woran richte ich mich dann in einer marxistischen Gesellschaft? Ist das Vernunft? Den Nachwuchs für die Wirtschaft fit machen, ja, was denn sonst? Wie bitte? Den Nachwuchs für die Wirtschaft fit machen, was denn sonst? Von der Kapitalismuskritik her den Kapitalismus erstmal als Wirtschaft richtig bestimmen, um sich auf dieser Grundlage zu überlegen, wie wird denn eine kommunistische oder sonst wie Gesellschaft, wie du sie nennen magst, ist mir gerade egal, denn aussehen? Was wird man wollen in dieser Gesellschaft? Genau. Das ist ja spannend, oder? Ja. Aber dafür halt, das ist dann Schritt 2, ne? Da muss man halt wieder einen Schritt zurück und sagen, was ist überhaupt Kapitalismus? Was Sebastian, dein Anliegen auffällt, ist, dass du selber gar nicht als Zeitvergeudung betrachtest. Also dein Anliegen zu sagen, ich möchte mich mal gern unterhalten, wie so eine Alternative ausschaut, nach welchen Prinzipien die vielleicht funktionieren würde. Du kannst doch vielleicht dein ganzes Leben über diese Alternative nachdenken und nichts hat sich geändert. Daraus würde ich aber schließen, dass anscheinend dich das, was momentan da ist, überhaupt nicht so sehr zu tangieren und gar nicht so sehr zu stören, weil dein Hauptanliegen immer ist, über eine Gesellschaft zu reden, die gar nicht existiert und sie dir nach irgendwelchen Prinzipien auszumalen. Und du meinst, du gewinnst damit jetzt. Das verstehe ich nicht. Ich kann es, also ich verstehe es eigentlich natürlich von deiner Seite ein Stück weit nicht, weil ich verstehe das Ganze ausmalen. Ich finde, wir können das auch wirklich gerne absprechen, weil das ist, glaube ich, echt gerade auf so einem Weg, dass sich irgendwo alle ein Stück weit aufeinander vorbeigehen. Nee, das tun wir nicht. Gut, dann aneinander vorbei nicht. Ich sehe das Ausmalen in meiner Frage gar nicht. Weil es ist doch völlig genauso, wie Kant jetzt gesagt hat, der Mensch ist ein vernünftiges Wesen, so wird Marx doch irgendwas gesagt haben. Und irgendwer in dem Raum wird sich doch mit Marx auskennen und mir sagen können, wie Marx beispielsweise Bildung in einer nicht kapitalistischen Welt sich vorstellt. Er wird doch wohl irgendwo gesagt haben, jawohl, so und so ist der Mensch, das braucht er. Oder gibt es keinerlei Auseinandersetzung von Marx mit dem menschlichen Wesen? Ich weiß gar nicht, wie du jetzt auf Marx kommst. Ist mir völlig unklar. Wir sind ja Vertreter, du bist Vertreter eines kommunistischen Menschenbildes, das er jetzt versucht nachzuvollziehen. Was? Das soll ich sein? So versteht er dich, ja. Also ich sehe gerade den Dissens darin, dass du die Auffassung hast, die hiesige Schule auch, so wie die Schule jeder Gesellschaft, also auch in einer marxistischen Gesellschaft, orientiert sich an einem abstrakten Menschenbild. Insofern wäre der richtige Zugang, über Schule zu reden, immer das Menschenbild zu machen. Ja, oder gerne was anderes, wenn es was anderes gibt. Nee, ich wollte jetzt, ich glaube, also, ich weiß, nur das Gefühl, da liegt der Dissens, dass hier der Referent, so wie ich ihn verstanden habe, gar nicht, also eigentlich die Gegenbehauptung machen wollte, gegen die Vorstellung, die hiesige Schule würde in ihrem Curriculum einem Menschenbild, zum Beispiel des freien, mündigen Bürgers folgen, dass das das Erste wäre, nach dem sich die Schule richten würde. Sondern ich habe mehr rausgehört, wie die Schule organisiert ist, die Organisationsform und auch die angedeuteten Inhalte, kritikablen Inhalte der Schule, verdanken sich handfesten staatlichen Zwecken, der Vorsortierung für die Berufshierarchie jetzt, was die Sortierung angeht. Und dazu wiederum habe ich den Eindruck, steht das Menschenbild, was es ja durchaus gibt und was man im Pädagogikstudium ja quasi nur bespricht, ja, des freien Bürgers, der da eben rangezogen wird, steht dazu, wie die nachträgliche Konstruktion dessen, was man mit den Kindern vorhat, als Menschenbild, also das Hineinverlagern des kapitalistischen Bürgers, den man ranziehen will, in die Natur des Menschen, den man ja nur gerecht will. Das war jetzt ein bisschen behauptungsmäßig, aber dann müsstest du jetzt einsteigen oder dagegen halten. Oder ich weiß nicht, müsstest du das? Ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Menschenbild, weil ich sehe den gar nicht, den Menschen. Das merke ich. Ich sehe, davon habe ich heute geredet, Leute, die in dieser Gesellschaft durch politische Verhältnisse als Lohnabhängige rumlaufen, als kleine Handwerker rumlaufen, sofern es sie noch gibt, als alleinerziehende Mütter rumlaufen, als Hartz-IVler rumlaufen, als Unternehmer rumlaufen, genannt Kapitalisten oder umgekehrt. Und weiß gar nicht, was diese Abstraktion Mensch da soll. Und wenn er gesagt hat, es ist ja eine Form, nochmal eingehen auf das, was ich meinte, diese Schule leistet einen Beitrag zur Reproduktion dieser Klassen und der Rollen, die die Menschen in diesen Klassen dort spielen. Da gibt es nicht den Menschen, sondern da gibt es den Arbeiter, den Arbeitslosen, den Betriebsratsvorsitzenden, den Gewerkschafter, den Unternehmer und so weiter. Und die Frage nach dem Menschenbild ist immer die Abstraktion davon. Das taugt nichts, um dem nahe zu kommen, was eigentlich Schule hier leistet. Umgekehrt, du hast mich gebeten, nochmal zu sagen, was Vernunft ist. Jetzt bringe ich dir nicht mein Menschenbild, sondern sage ganz schlicht Folgendes. Und dafür standen die drei Beispiele des Curriculums vorhin, die ich genannt habe. Eines vernünftigen, aber völlig irrealen Curriculums für die hiesige Schule. Ich halte es für vernünftig, dass die Menschen ein Wissen darüber bekommen, warum hierzulande für sie als ihre Mehrheit die elementaren Lebensbedürfnisse nie aufgehen. Das müssen sie wissen, warum das so ist. Und darüber das Handwerkszeug, das geistige Handwerkszeug, darüber bekommen, was man an diesen Gründen, was man an den Gründen ändern kann. Das halte ich für vernünftig, was die Ausrüstung eines vernünftigen Verstandes bedeutet, hierzulande. Aber das ist nicht dein Anliegen. Du hast dich ja mit drei Wenns gleich wieder absentiert. Wenn, dann bist du wieder ganz woanders. Frei schwebend. Ich will noch den einen Gedanken, den, ich weiß nicht, er oder er gesagt hat. Du hast es, glaube ich, gesagt. Du suchst nach Menschenbildern und konstruierst vielleicht Utopien oder sowas, und es ändert sich nichts. Ich würde den Zusammenhang ein bisschen härter formulieren, das muss ich wieder böse werden. Alle diejenigen, jetzt bin ich eigentlich mehr bei deinem Argument wieder, alle diejenigen, die sagen, überzeugen tut ihr mich erst von eurer Kritik, die ich schon verstanden habe, wenn ihr mir eine Alternative liefert, sind ein Stückchen weit Beiträger dafür, dass die Sache hier so bleibt, wie sie ist. Ich will es mal so sagen. Wenn all die Hunderttausende oder Tausende Menschen, die ich im Lauf meiner Vortragskarriere schon gesprochen habe, die gesagt haben, also wenn du mir eine Alternative liefern würdest, die mich überzeugt, würde ich mitmachen. Wenn ich die davon überzeugte, dass es der falsche Weg ist, dann wären wir schon ein bisschen mehr. Also es ist nicht nur, dann passiert nichts, sondern die Sorte nicht richtig ernst gemeinter geteilter Kritik. Höflich könnte ich sagen, dieser Widerspruch, eigentlich habe ich es verstanden, aber andererseits müsst ihr mir doch eine Alternative liefern, ist es sich raushalten aus dem, was eigentlich hierzulande ansteht. Was ansteht, da haben wir ja ein paar Sachen gesagt. Es ist einerseits schon diese Sachen weiterdenken, diese Sachen weiter verbreiten. Ungemein praktische Angelegenheit. Ne? Ungemein praktische Angelegenheit. Überall dort, wo einem falsche Urteile über Schule und über den Zusammenhang Schule-Gesellschaft auftauchen, zu sagen, hallo, das stimmt nicht. Jetzt setzen wir uns zusammen und das wird geklärt. Das ist eine höchst praktische Angelegenheit. Das ist halt Gegenagitation. Und ohne das geht es nicht. Ohne das ändert sich hierzulande nicht. Man muss halt die Leute davon überzeugen, dass sie nicht in einem demokratischen Laden leben, der letztlich und eigentlich doch für sie da sei. Was natürlich angesichts der schwarz-rot-goldenen Orgie ein erhebliches Stück Arbeit bedeutet. An dem Punkt würde ich gerne mal einhaken. Du hast jetzt immer ganz viel diese Sortierungsfunktion stark gemacht. Mhm. Aber Schule leistet ja heutzutage noch ganz andere Dinge. Du hast ja schon angerissen. Wie schaut es denn aus, wenn ich diese Sortierungsfunktion mit dem, was an Staatsbürgerkunde, Mündigkeit, dieses Ganze, wenn du das mal mit reinnimmst in die Sortierungsfunktion und in dieses Staatsbürgerwerden? Okay. Also wie die Selektion zur Staatsbürgerwerden weit ist, kann ich sicherlich verstanden. Nee, ich kann auch nur so kurz reinschmeißen und hoffe, du machst das und bist draußen. aber also, wie du das Verhältnis setzt, ja, aus Sortieren und andererseits, also eine leicht überspitzte These war ja auch zu sagen, na, man könnte die Sortierfunktion ziemlich weit runterfahren in der Schule, wie es in anderen Staaten geschieht, dann kommt die Sortierung eben später. Aber es gibt ja auch andere Dinge in der Schule, da würde die Gesellschaft wahrscheinlich große Probleme haben, die runterzufahren. Ja, mag sein, aber nochmal Prinzip, Dankeschön. Prinzipiell daran angesprochen. Ich habe zwischendurch angedeutet, und da greifst du ja auf. Ich betrachte bloß die eine Seite der Schule. Das war meine Entscheidung. Ich hätte auch was anderes. Ich hätte auch mir das Curriculum vornehmen können. Die Punkte, an denen ich auf deine Frage gestoßen bin, in meinem Vortrag, war immer da, wo ich gesagt habe, einmal sogar explizit, der Lernstoff ist Zweck und Mittel zugleich. Und das quietscht manchmal. Es ist nicht so, dass die Schule sich auf Sortierung reduziert, an einem völlig gleichgültigen Material. Alle kriegen ein Telefonbuch in die Hand und sollen es auswendig lernen, und wer da am besten ist, der kommt aufs Gymnasium. Oder ein Kochbuch, ist wurscht. Nein, das, was da gelernt wird, das ist schon sorgfältig von den entsprechenden bildungspolitischen Behörden ausgewählt worden. Das soll der Nachwuchs gestuft nach Hauptschule, Realschule, Gymnasium nachher möglichst im Kopf haben. Möglichst im Kopf haben. Das ist Lernstoff als Zweck. Wenn das organisiert wird zugleich als Sortierung, dann ist das Komische, dass dieser Zweck, Lernstoff als Zweck, zugleich Mittel ist. Das kommt sich manchmal in die Quere. Deswegen habe ich vorhin darauf hingewiesen, in gewisser Weise merken die das selber, wenn sie sagen, wir müssen das Notenwesen ein bisschen anders konstruieren oder später einsetzen oder runterfahren und so weiter. Weil wenn wir so rigide machen wie bisher, dann kriegen wir nicht nur lauter funktionale Analphabeten, sondern dann sind die gar nicht so informiert über diese Gesellschaft, wie ich mir den Staatsbürger vorstelle. So, das ist das Verhältnis. Das andere ist jetzt, ich weiß nicht, ob Sie darüber eine Auskunft haben, was ist denn das eigentlich, die Erziehung zum Staatsbürger? Die Erziehung zum Staatsbürger beginnt damit, dass die Eltern ihren Kindern ein schwarz-rot-goldenes T-Shirt kaufen. Heute zum Beispiel. Die wissen nicht genau, was das ist. Die würden wahrscheinlich lieber ein Messi-T-Shirt haben. Oder sonst eins. Aber immerhin laufen sie jetzt damit rum. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie in der Schule mitkriegen, dass... Oh Mann, was ist jetzt... Das ist eigentlich ein eigener Vortrag, den du mir abverlangst. Ja, ich weiß. Na? Dass dieser Staat ein Rechtsstaat ist. Dass das Recht insofern was Gutes sei, als es sich aus der Moral ableitet. Das ist ein Gedanke, der immer noch in Sozialkundebüchern steht. Oder ein leitendes Motiv des Rechts sei immer noch die Moral. Die Schwierigkeit, die Sie damit in Ihr Curriculum reinmachen, ist, dass die Moralisten immer die Kritiker des Rechts sind. Das würde gar nicht entsprechen. Aber als Standpunkt, der gelernt werden soll, wird erstmal festgehalten, erstens, das sei was Gutes, und zweitens wird gelernt, wenn du dich nicht dran hältst, wirst verknackt. Also da wird was Doppeltes erzeugt. Eine positive Stellung zum Recht und ein kalkulierender Umgang mit dem Recht. Und beides zusammen macht vieles von dem, was der Staatsbürger hier ist, aus. Ganz wichtig ist, der Staat hierzulande ist einer, der für Freiheit sorgt. Und das tut er ja wirklich. Der erlaubt einem, in die Schule zu gehen, haben wir vorhin gesagt. Der erlaubt einem, seine Meinung zu äußern. Der erlaubt einem, auf dem Markt dies und das zu kaufen oder dies und das nicht zu kaufen. Der erlaubt einem, in der Wahl die Partei anzukreuzen, die er will, oder auch nicht zu wählen. Was da erzeugt wird, ist ein Standpunkt zur Freiheit, der heißt, mir wird hier etwas erlaubt, damit werden mir Bedingungen geschaffen, unter denen ich mit einiger Anstrengung es zu etwas bringen kann. Das ist übersetzt in den Volksmundspruch, du bist deines Glückes Schmied. Die Heftigkeit an dieser Geschichte ist, dass immer unterschlagen wird, im Lob für die Freiheit, welche Bedingungen eigentlich der Wahrnehmung der Freiheit gesetzt sind. Ja, na klar, darfst du deine Meinung äußern. Ja, na klar, darfst du dein Glück machen. Aber dein Glück darfst du nur machen, nicht indem du in die Bank gehst und sie ausraubst, sondern indem du das Eigentum der Bank anerkennst, das Eigentum des Unternehmers anerkennst, auch dann, wenn du selbst überhaupt keins hast und dich selbst zum Eigentum erklären musst, dass du verkaufst gegen Geld, weil sonst kommst du nicht an Geld und Geld ist nun mal die Voraussetzung fürs Leben. Also ist in der Erlaubnis zur Freiheit, die in der Sozialkunde ganz hoch gehalten wird, ein Bedingungsgerüst unterlegt, die heißt Wahrnehmung ist immer schon, jetzt bist du drin, ganz im Kapitalismus, mit der Einbildung, du hältst es selbst in der Hand. So, das sind so zwei Abteilungen, Freiheit und Recht, die sie beibekommen und die wichtig sind für den Staatsbürger. Und es ist alles zu kritisieren. In meinem Curriculum, dass ich da, jetzt ist er weg, dass er mir abverlangt hat, das vernünftige Curriculum, wurde das alles aufgelöst. Damit die Menschen nicht drauf reinfallen. Ich weiß nicht, ob da diese ersten Hinweise was bringen. Ansonsten wirklich, dass wir ein extra sich diese Abteilung der Staatsbürgerkunde sich mal vorzunehmen. Wie gesagt, in meinem Ding Erziehung und Kapitalismus habe ich das gemacht. Habe ich jetzt, wie gesagt, nicht da. Weil dir das eben eingefallen ist mit dem Danke und der Höflichkeit. Ich habe doch ein Interesse hier, mit euch zu streiten und euch davon zu überzeugen, von dem, was ich mir da ausgedacht habe. Oder mir von euch klar machen zu lassen, wo ich vielleicht nicht richtig liege. Es ist doch kein Verhältnis von, ich liefere euch was und ihr bleibt mir was schuldig, also müsst ihr wenigstens Dankeschön sagen. Das ist so ein bisschen, liegt neben dem, was ich mir eigentlich als politischen